Abschnitt 45 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Missfeld. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 45, das Berliner Verbrechertum, Teil 4. Kellner Baum, Breslau. Ich wohne in Breslau in der Großen Feldstraße. Eines Tages mietete der hier sitzende Nitter bei mir ein Zimmer. Er wohnte etwa 6 Wochen bei mir. Er schlief gewöhnlich bis 10 Uhr vormittags und war auch mehrfach ganze Nächte weg. Wovon Nitter gelebt hat, weiß ich nicht. Er erzählte mir, er könne sehr gut Karten legen und habe damit viel Geld verdient. Die Weiber haben ihn geradezu bestürmt. Eines Tages kam Nitter sehr aufgeregt nach Hause. Er erzählte, er sei in Posen gewesen. Dort habe er mit einem Herrn ein Rencontre gehabt. Er habe den Herrn in die Beine geschossen, sei aber entkommen. Ich sagte, Sie wohnen bei mir unangemeldet. Wenn Sie jemanden erschossen haben, dann wird doch zweifellos nach Ihnen geforscht werden. Machen Sie sich keine Sorgen, sagte Nitter. Es wird nichts darauf kommen. Ich reise im Übrigen sehr bald ab. Eines Tages wurde bekannt, dass in Breslau des Nachts ein Einbruchdiebstahl verübt worden ist. Der Ladeninhaber ist schließlich dazugekommen, es ist aber dem Einbrecher gelungen, unerkannt zu entweichen. Da sagte Nitter, es ist vielleicht ganz gut, dass der Ladeninhaber die Einbrecher nicht gefasst hat. Solche Leute sind bekanntlich zu allem fähig. Die Einbrecher hätten womöglich auf den Ladeninhaber geschossen. Nitter, ich war eines Tages in Posen und ging auf einem großen, schönen Platz spazieren. Ich begab mich in ein großes Café. Am Nebentisch von mir saßen ein Herr und 2 junge Damen. Ich kokettierte mit den Damen. Heiterkeit im Zuhörerraum. Nachdem ich das Café verlassen hatte, kam der Herr aus dem Café hinter mir her und schlug mich mit einem Stock an die Kinnlade. Ich war ganz perplex und zog meinen geladenen Revolver. Ich sagte, »Ich verlange Ihren Namen. Was veranlasst Sie, mich zu schlagen?« »Sie haben die Damen im Café belästigt«, versetzte der Herr. Er machte Miene, mich noch einmal zu schlagen. Ich hielt dem Herrn den Revolver vors Gesicht und sagte, »Machen Sie, dass Sie fortkommen, oder ich schieße!« Ich habe aber nicht geschossen. Der Lärm lockte eine große Anzahl Leute und einen Schutzmann herbei. Der Schutzmann stellte auf meinen Antrag die Personalien des Herrn und auch meine Personalien fest. Ich gab meine Personalien richtig an. Der Herr nannte sich Kaufmann Türmer aus Posen. Ich sagte zu dem Schutzmann, »Verhaften Sie den Herrn, ich werde die Bestrafung beantragen.« Der Schutzmann sagte, »Lassen Sie das doch, der Herr ist Pole. Hier in Posen kommen derartige Sachen fast täglich vor.« Heiterkeit im Zuhörerraum. Vorsitzender, Sie haben Herrn Baum gesagt, Sie haben in Posen einen Herrn in die Beine geschossen. Nitter, das war Renommisterei. Vorsitzender, Herr Baum, hielten Sie die Erzählung des Nitter, dass er in Posen einen Mann in die Beine geschossen habe, für Renommisterei? Zeuge, Nitter war so aufgeregt, dass ich es nicht für Renommisterei hielt. Auf weiteres Befragen bekundete Baum, Knitelius und ein junger Herr namens Paul Scholz hätten ebenfalls einige Nächte bei ihm gewohnt. Paul Scholz war etwa 28 Jahre alt und hatte mit Knitelius große Ähnlichkeit. Fräulein Martha Baum und der 17-jährige Willi Baum, Kinder des Vorzeugen, bestätigten im Allgemeinen die Bekundungen ihres Vaters, sie wussten aber auch nichts Näheres über den Paul Scholz anzugeben. Der Angeklagte Knitelius bemerkte, er habe 2 Tage und Nächte in Breslau bei Baum gewohnt, um Pfandscheine zu verkaufen. Nitter habe ihm den Scholz mit dem Bemerken »Herr Paul Scholz, Berlin, Breslau« vorgestellt. Heiterkeit. Etwas Näheres könne er über Paul Scholz nicht angeben. Vorsitzender: Nitter, war dieser Paul Scholz etwa der schwarze Arthur? Zeuge: Nein. Kriminalkommissar Becker, Offenbach: Die Familie Knitelius erfreut sich in Offenbach eines guten Rufes. Der Vater ist seit langem tot. Ich halte es für ausgeschlossen, dass die Mutter jemals imstande war, dem Sohn eine monatliche Unterstützung von 200 bis 250 Mark zu geben. Seit mehreren Jahren lebt die Mutter in geradezu kümmerlichen Verhältnissen. Sie ist kaum imstande, die Steuern zu bezahlen. Knitelius verkehrte in den verrufensten Spelunken und hat ganz besonders mit verrufenen Halbweltdamen viel verkehrt. In Frankfurt am Main stand Knitelius im Rufe eines Zuhälters und Einbrechers. Er stand auch im Verdacht, an einem Einbruchsdiebstahl in einem Frankfurter Juwelierladen beteiligt gewesen zu sein. Die Mutter hatte sich im September 1909 einen Pass nach Brasilien bestellt. Sie sagte, ihr Geschäft sei infolge des Verdachts, der gegen ihren Sohn schwebe, sehr zurückgegangen. Sie habe auch die vielen Haussuchungen satt, deshalb habe sie beschlossen, das Geschäft zu verkaufen und nach Brasilien auszuwandern. Die Frau hat ihren Plan aber nicht ausgeführt. Angeklagter: Das Geschäft meiner Mutter besteht 35 Jahre und hat früher einen sehr schönen Gewinn abgeworfen. Dass das Geschäft infolge der vielen bei meiner Mutter vorgenommenen Haussuchungen zurückgegangen ist, ist sehr erklärlich. Ein Kriminalwachtmeister aus Offenbach bestätigte die Bekundungen des Vorzeugen. Knitelius verkehrte in Kreisen von Zuhältern, Falschspielern und so weiter. Kriminalschutzmann Pfeiffer, Frankfurt am Main: Knitelius hatte in Frankfurt keine Beschäftigung, trotzdem führte er ein nobles Leben und verkehrte in den feinsten Cafés. Er bewegte sich in sehr verrufener Gesellschaft, insbesondere in den Kreisen der verrufenen Halbwelt. Er wohnte mit einem Mädchen namens Zimmermann zusammen, das stark im Verdacht stand, gewerbsmäßige Unzucht zu treiben. Knitelius behauptete, er unterhalte die Zimmermann vollständig. Er habe eine Vergolderei in Offenbach und verdiene dabei viel Geld. Es wurde aber festgestellt, dass Knitelius nur bei seiner Mutter im Geschäft war. Die Zimmermann gab zu, von Knitelius nicht unterhalten zu werden, bestritt aber, dem Knitelius Geld gegeben zu haben. Jedenfalls stand Knitelius in dringendem Verdacht, bei der Zimmermann Zuhälterdienste zu leisten. Er konnte aber nicht überführt werden. Kriminalpolizeiwachtmeister Milke, Frankfurt am Main: In Frankfurt am Main wurde einmal des Nachts in einem Juwelierladen ein Einbruchsdiebstahl verübt. Knitelius stand im Verdacht, an dem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Ich wurde beauftragt, Knitelius zu verhaften. Als ich mit noch zwei Beamten des Morgens bei Knitelius erschien, lag er noch zu Bett. Er war sehr erschrocken, sprang aus dem Bette, kleidete sich an und wollte aus einem Tischkasten einen geladenen Revolver herausziehen. Er wurde aber daran gehindert und der Revolver von uns beschlagnahmt. Vorsitzender: Hat er gedroht, auf Sie zu schießen? Zeuge: Nein. Er sagte, wenn ich sofort gewusst hätte, dass Sie Kriminalbeamter sind, dann wäre etwas anderes passiert. Ich fragte, was er gemacht hätte. Knitelius antwortete: Ich hätte alsdann mich erschossen. Wir haben auch in Offenbach Haussuchung gehalten. Wir fanden bei der Mutter im Keller ein Loch, das sich vorzüglich als Versteck gestohlener Waren eignete. Von anderen Verbrechern wurde uns mitgeteilt, Knitelius sei Zuhälter und ein ganz gefährlicher Verbrecher. Ein Nachweis, dass Knitelius an dem Einbruch in den Juwelierladen beteiligt war, ließ sich nicht führen. Hofbüchsenmacher Lösche, Magdeburg, bekundete als Sachverständiger: Die Browning-Pistole sei eine sehr gefährliche Waffe. Sie treffe sicher und habe den Vorzug vor dem Revolver, dass der Schuss nur ein Geräusch, aber keinen lauten Knall verursache. Der Sachverständige zeigte den Geschworenen die Zusammensetzung der Browning-Pistole. Die in der Hirschapotheke gefundene Hülse entstamme zweifellos einer Browning-Pistole. Vorsitzender, wir wollen uns jetzt schlüssig machen, ob Nitter zu vereidigen ist. Staatsanwalt Schütte. Nitter kommt zweifellos als Mittäter in Betracht. Ich beantrage daher, den Zeugen nicht zu vereidigen. Verteidiger Rechtsanwalt Bourré. Ich beantrage, den Zeugen zu vereidigen. Wenn der Herr Staatsanwalt Nitter für den Mittäter gehalten hätte, dann würde er ihn wegen Mordes angeklagt haben. Da dies nicht geschehen ist, muss dieser Verdacht nicht bestanden haben. Es liegt mithin kein gesetzlicher Grund vor, Nitter unvereidigt zu lassen. Vorsitzender: Nitter, der Gerichtshof wird sich jetzt schlüssig machen, ob Sie zu vereidigen sind. Der Herr Staatsanwalt beantragt, Sie unvereidigt zu lassen, der Herr Verteidiger, Sie zu vereidigen. Ich frage Sie nun, wenn der Gerichtshof beschließt, Ihre Vereidigung vorzunehmen, könnten Sie Ihre Aussage mit gutem Gewissen beschwören? Nitter: Wenn ich jetzt etwas anderes sage, dann wird man mir das ja auch nicht glauben. Vorsitzender: Es handelt sich nicht darum, was Ihnen geglaubt wird, sondern ob Sie bereit sind, Ihre Aussage zu beschwören. Sie wissen, dass auf Meineid eine Zuchthausstrafe bis zu 10 Jahren steht. Nitter: Wenn ich einen Eid leiste, dann werden die Herren Geschworenen den Eid doch für einen Meineid halten. Vorsitzender: Sie weichen immer aus. Ob die Herren Geschworenen der Ansicht sind, dass sie einen Meineid geleistet haben, braucht sie nicht zu kümmern. Beantworten Sie die Frage: Sind Sie bereit, Ihre Aussage zu beschwören? Nitter: Das kann ich nicht, denn ich bin überzeugt, sobald ich geschworen habe, wird der Herr Staatsanwalt sofort die Anklage wegen Meineids gegen mich erheben, da eine große Anzahl Zeugen das Gegenteil beschworen haben. Vorsitzender: Sie erklären also, dass Sie nicht bereit sind, Ihre Aussage zu beschwören? Nitter: Ich bin bereit zu schwören, wenn die Aussagen der anderen Zeugen für falsch erklärt werden. Heiterkeit. Vorsitzender: Sie werden doch selbst einsehen, dass das nicht ausführbar ist. Ich frage Sie also nochmals, wollen Sie Ihre Aussage beschwören? Nitter: Unter diesen Umständen kann ich nicht schwören. Der Herr Staatsanwalt sagte, ich käme bei dem Morde als Mittäter in Betracht, gleichviel, ob ich geschossen habe oder nicht. Ich bemerke, wenn zwei Einbrecher verabreden, im Falle sie überrascht werden zu schießen, so wird bei einer Überraschung nicht erst beraten werden, wer schießen soll, sondern es werden beide gleichzeitig schießen. Vorsitzender: Ihre Ausführungen interessieren uns nicht. Der Gerichtshof wird in der Pause beraten, ob Sie zu vereidigen sind. Der Vorsitzende, Geheimer Justizrat, Landgerichtsdirektor Goldschmidt, eröffnete die Nachmittagssitzung mit folgenden Worten: Ich habe dem Zeugen Schriftsetzer Feller aus Berlin gestattet, mit Nitter zu sprechen. Ich ersuche den Zeugen Feller vorzutreten. Feller äußerte hierauf: Ich habe mit Nitter gesprochen. Ich habe ihm gesagt, ich habe von seiner Schwester den Auftrag, ihm mitzuteilen, wenn er sich bessert, dann würde sie alles tun, damit er wieder ein ordentlicher Mensch wird. Er solle aber die Wahrheit sagen. Er habe augenscheinlich nicht die Wahrheit gesagt. Nitter hat erwidert: Ich fürchte einmal die Rache von Knitelius, und andererseits würde mir ja doch nicht geglaubt werden, wenn ich jetzt die Wahrheit sage. Vorsitzender: Nun, Nitter, treten Sie einmal an den Zeugentisch. Nitter weinte während der Vernehmung des Feller heftig. Er trat laut weinend mit vorgehaltenem Taschentuch an den Richtertisch. Vorsitzender: Nitter, der Gerichtshof hat den Beschluss, ob Sie zu vereidigen sind, noch einstweilen ausgesetzt. Ich frage Sie nun, wollen Sie jetzt die Wahrheit sagen? Ist Knitelius in Magdeburg gewesen? Sagen Sie die Wahrheit. Nitter weinte und führte augenscheinlich in seinem Innern einen heftigen Kampf. Vorsitzender: Ich frage Sie nochmals, Nitter, ist Knitelius in Magdeburg gewesen? Nitter, nach einigem Zögern: Ja. große allgemeine Bewegung. Vorsitzender: Das ist die Wahrheit? Nitter weinend: Ja. Vorsitzender: Dann erzählen Sie noch einmal von Ihrer Begegnung im Kronencafé in Berlin an, was geschehen ist. Nitter: Am 23. Oktober 1908 trafen wir uns in Berlin im Kronencafé. Wir beschlossen, am folgenden Tage nach Magdeburg zu fahren, um einen Einbruch zu begehen. Ich fuhr am Sonnabend, den 24. Oktober mittags 1 Uhr nach Magdeburg und holte Knitelius, der erst 8 Uhr abends ankam, vom Bahnhof ab. Wir mieteten uns hier eine Wohnung und besuchten verschiedene Lokale. Am Sonntag waren wir im Café Hohenzollern. Wir kauften uns bei Löser und Wolf Zigarren. Nachmittags versuchten wir, in eine Drogerie in der Wilhelmstraße einzubrechen. Es gelang uns aber nicht. Wir gingen weiter. Als wir am breiten Weg an der Hirschapotheke vorbeikamen, beschlossen wir, in diese einzubrechen. Dies gelang uns sehr schnell, da Knitelius gute Einbruchswerkzeuge hatte. Wir suchten in mehreren Kästen nach Geld. Schließlich hörten wir schließen und sahen uns einem Herrn gegenüber. Dieser sagte: Guten Abend. Ich erwiderte den Gruß. In demselben Augenblick krachte ein Schuss. Vorsitzender: Knitelius hatte den Mann geschossen? Nitter, nach einigem Zögern: Ja. Vorsitzender: Weshalb haben Sie bis jetzt die Unwahrheit gesagt? Nitter: Ich befand mich zwischen Baum und Borke. Ich befürchtete einmal die Rache des Knitelius und wurde auch von seinen Blicken hier im Saale fortwährend beeinflusst. Andererseits bedrückte mich mein Gewissen. Ich halte es für meine moralische Pflicht, jetzt die Wahrheit zu sagen, da es sich um einen Mord handelt. Ich bin der Meinung, ein Mensch, der einen Mann, dem er sein Eigentum rauben will, mordet, gehört nicht in die Freiheit. Ich habe schon einmal gesagt, ich habe den Schuss nicht gebilligt. Vorsitzender: Sie hätten nicht geschossen? Nitter: Niemals. Vorsitzender: Sie haben also jetzt die volle Wahrheit gesagt? Nitter, heftig weinend: Ja, ich habe die volle Wahrheit gesagt. Vorsitzender: Wollten Sie in der Apotheke Geld stehlen oder ein Betäubungsmittel rauben? Zeuge: Wir wollten Geld stehlen. Vorsitzender: Nun, Angeklagter Knitelius, was sagen Sie dazu? Der Angeklagte saß wie versteinert da. Er wurde aschfahl im Gesicht und schwieg. Vorsitzender: Angeklagter, ich frage Sie nochmals, was sagen Sie zu diesem Geständnis des Nitter? Angeklagter: Ich bitte, mit meinem Verteidiger sprechen zu dürfen. Der Vorsitzende unterbrach die Sitzung und gestattete, dass der Verteidiger sich mit dem Angeklagten in ein Zimmer zurückzog. Nach etwa 10 Minuten trat der Verteidiger mit dem Angeklagten in den Sitzungssaal wieder ein. Die Spannung der zahlreichen Zuhörer war aufs Höchste gestiegen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Boré: Der Angeklagte hat mich ermächtigt, zu erklären, dass er den Schuss auf den Apothekenbesitzer Rathke abgegeben hat. Große allgemeine Bewegung. Der Angeklagte bestreitet aber, einen Mord beabsichtigt zu haben. Der Angeklagte lässt den Herrn Vorsitzenden außerdem ersuchen, die Sitzung auf 1 Stunde zu unterbrechen. Der Angeklagte ist derartig erregt und erschöpft, dass er dringend der Erholung bedarf. Es trat darauf eine 1-stündige Pause ein. Nach Wiedereröffnung der Sitzung war der Andrang des Publikums geradezu beängstigend, aber auch der Innenraum war zum Brechen voll, sodass die Berichterstatter im Schreiben ganz außerordentlich behindert wurden. Der Vorsitzende ließ den Angeklagten vor den Richtertisch treten. Der Angeklagte erzählte auf Befragen des Vorsitzenden: Am Freitag, den 23. Oktober abends, habe ich im Kronencafé in Berlin mit Nitter beschlossen, nach Magdeburg zu fahren, um uns dort ordentlich zu amüsieren und auch Pfandscheine zu verkaufen. Von Magdeburg wollten wir nach Halle fahren. Wir wollten hauptsächlich deshalb nach Magdeburg fahren, weil ich in Berlin schon wegen der Bethke behindert war. Am folgenden Tage, Sonnabend, den 24. Oktober, mittags 1 Uhr, fuhr Nitter nach Magdeburg. Ich traf um 8 Uhr abends in Magdeburg ein. Nachdem ich im Nebenhaus von Nitter in der Anhaltstraße hier selbst ein Zimmer gemietet hatte, besuchten wir verschiedene Lokale. Vorsitzender: Hatten Sie nicht auch die Absicht, einen Einbruch zu verüben? Angeklagter: Nein, davon war keine Rede. Am folgenden Sonntag machte Nitter beim Mittagessen den Vorschlag, etwas auszuführen. Ich muss bemerken, dass ich kein Gepäck nach Magdeburg mitgebracht hatte. Die Einbruchswerkzeuge hatte Nitter mitgebracht. Nitter sagte: Ich habe schon ausbaldowert. Ich muss ausdrücklich hervorheben, dass ich das Wort ausbaldowert gar nicht kannte. Ich habe manches gekauft. Dadurch kam ich mit Verbrechern zusammen. Die Verbrechersprache war mir aber vollständig fremd. Ich hatte offen gestanden keine Lust, einen Einbruch zu begehen, wenn nicht wenigstens Aussicht vorhanden war, 50 bis 60.000 Mark dabei zu holen, sodass man ein Geschäft anfangen konnte. Nitter drang aber in mich. In der Wilhelmstraße wollten wir in eine Drogenhandlung einbrechen, das gelang uns aber nicht. Wir gingen alsdann den breiten Weg entlang und kamen bei der Hirschapotheke vorüber. Da hing ein Zettel draußen: Von 3 Uhr nachmittags ab geschlossen. Nitter schlug vor, in die Apotheke einzubrechen. Ich lehnte ab. Da sagte Nitter: Willst du es vielleicht noch bequemer haben? Du siehst hier den Zettel. Sollen sie dich vielleicht erst zum Kaffee einladen? Ich wollte aber nicht und sagte: Was ist denn in einer Apotheke zu holen? Nitter erwiderte: Du bist doch sonst ein mutiger Mensch. Hier, wo die Sache so günstig liegt, verlierst du den Mut. Dieser Appell an meinen Mut und die günstige Gelegenheit veranlassten mich schließlich, in die Apotheke mit hineinzugehen. Wir hatten die Tür schnell auf und kamen zunächst in ein kleines Kontor. Von dort kamen wir in die Apotheke. Wir zogen verschiedene Schubladen auf. In demselben Augenblick hörten wir schließen und ein großer, starker Mann stand vor uns. Ob er guten Abend sagte, weiß ich nicht. Ich war jedenfalls furchtbar erschrocken. Ich glaubte bestimmt, nun werden wir gefasst. Ich zog deshalb meine Browning-Pistole und schoss. Wie ich dazu kam, ist mir unbegreiflich. Ich ergriff die Flucht und fiel sehr bald hin. Mehrere Leute hoben mich auf und sagten, ob mir etwas passiert sei. Ich sagte, ich fühle mich unwohl. Dadurch gelang es mir, zu entkommen. Ich begab mich in meine Wohnung. Ich blieb die folgende Nacht auch in Magdeburg. Da Nitter nicht nach Hause kam, wusste ich, dass er gefasst worden ist. Geschlafen habe ich vor Aufregung nicht einen Augenblick. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich vielleicht daneben geschossen oder den Mann nur verletzt hätte. Am folgenden Vormittag holte ich die Sachen von Nitter und nahm diese mit nach Berlin. Ich las in den Berliner Zeitungen, dass der Geschossene nur verletzt sei. Ich machte mich aber auf jeden Fall reisefertig. Ich hatte 800 Mark in Magdeburg bei mir, 400 Mark hatte ich bei der Deutschen Bank und eine Summe in meinem Koffer. Im Ganzen hatte ich etwas über 3000 Mark. Ich fuhr am 28. Oktober nach Monte Carlo, von dort nach Lissabon, Madrid, Barcelona und schiffte mich nach Brasilien ein. In einem Café in Barcelona las ich in der Kölnischen Zeitung, dass der Apotheker gestorben sei. Vorsitzender: Lasen Sie nicht auch Ihren Steckbrief? Angeklagter: Den las ich erst 3 Wochen vor meiner Verhaftung in Rio de Janeiro. Vorsitzender: Sie behaupten also, Sie hatten nicht die Absicht, den Apotheker zu erschießen? Angeklagter: Keineswegs! Es tat mir sofort furchtbar leid, dass ich geschossen hatte. Der Angeklagte brach hierbei in Tränen aus. Vorsitzender: Sie mussten sich aber doch sagen, wenn Sie auf den Mann schießen, dann ist die große Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass Sie ihn erschießen. Angeklagter: Überlegung hatte ich überhaupt nicht. Ich wollte auch nach den Beinen schießen. Ich war aber so erregt, dass ich überhaupt kein Bewusstsein mehr hatte. Vorsitzender. Wenn sie nach den Beinen geschossen hätten, dann wäre es dem Manne möglich gewesen, um Hilfe zu schreien. Angeklagter. Daran dachte ich nicht. Vorsitzender. Wäre es nicht möglich gewesen, ohne Schuss zu entweichen? Angeklagter. Herr Rathke war ein großer, starker Mann. Der hätte uns doch wohl festgehalten. Nitter sagte hierauf auf Befragen des Vorsitzenden, im Großen und Ganzen hat Knitelius den Vorgang richtig geschildert. So drastisch berlinerisch habe ich mich aber nicht ausgedrückt. Die Herren werden schon gesehen haben, dass das gar nicht meine Art ist. Ob es möglich gewesen wäre, ohne Schuss zu entkommen, weiß ich nicht. Ich bin jedenfalls der Überzeugung, dass Knitelius nicht die Absicht hatte, den Apotheker zu erschießen. Vorsitzender. Ist vielleicht vorher verabredet worden, sobald sie überrascht werden, zu schießen? Nitter. Ausgeschlossen! Ich will noch bemerken, wenn es sich um einen Einbruchdiebstahl von Millionen gehandelt hätte, würde ich Knitelius nicht verraten haben. Es handelt sich aber um Menschenleben. Da musste ich schließlich ein offenes Geständnis ablegen. Fräulein Bethke erklärte auf Befragen des Vorsitzenden, Knitelius war sehr jähzornig, aber eine schlechte Tat, insbesondere einen Mord, hätte sie ihm niemals zugetraut. In derselben Weise äußerten sich noch mehrere Berliner Juwelenhändler, die seit langer Zeit mit dem Angeklagten bekannt waren. Die meisten dieser Leute schilderten den Angeklagten als sehr gutmütigen Menschen. Der Gerichtshof beschloss darauf, den Zeugen Nitter nicht zu vereidigen. Am 7. Tage der Verhandlung nahm das Wort zur Schuldfrage Staatsanwalt Schütte. Meine Herren Geschworenen, nach einer langen, anstrengenden Verhandlung stehen wir heute am Ende eines Prozesses, der in der weiten Welt Interesse erregt hat, da er ein Bild vom internationalen Verbrechertum entrollte. Dieser Prozess hat schließlich zu einem Erfolge geführt, wie ihn niemand geahnt hat. Wir sehen auf der einen Seite einen jungen Mann aus guter Familie, der vollständig unter dem Einfluss eines schweren Verbrechers stand, auf der anderen Seite den Angeklagten, der mit seltener Ruhe und Kaltblütigkeit sich verteidigt. Er leugnete alles, er kämpfte um seinen Kopf. Er verließ sich darauf, dass sein Freund und Komplize Nitter ihn retten werde. Er hatte sich zunächst nicht getäuscht. Endlich auf eindringliches Zureden eines Jugendfreundes entschloss sich Nitter, zumal er auch die Strafe des Meineids fürchtete, die volle Wahrheit zu sagen. Als dann der Angeklagte sah, dass ihn auch sein treuester Freund preisgegeben hatte, da bequemte er sich endlich am 6. Tage der Verhandlung zu einem Zugeständnis, nicht zu einem Geständnis. Der Staatsanwalt schilderte alsdann in eingehender Weise den bekannten Vorgang vom 25. Oktober 1908. Der Angeklagte, so fuhr darauf der Staatsanwalt fort, wollte noch den Glauben hervorrufen, dass er ein gutmütiger Mensch sei. Er sagte, Nitter habe zunächst vorgeschlagen, in einen Zigarrenladen einzubrechen. Er habe aber gesagt, das will ich nicht, wir können noch nicht den armen Leuten die paar Pfennige wegnehmen. Sie wollten hierauf in die Drogenhandlung von Musche einbrechen. Aber Herr Musche war zu Hause. Da mussten sie davon Abstand nehmen. Alsdann kamen sie auf den breiten Weg an die Hirschapotheke. Dort hing ein Plakat, von 3 Uhr nachmittags ab geschlossen. Der Angeklagte wollte aber, so versichert er, auch in die Apotheke nicht einbrechen. Nitter sagte jedoch, siehst du denn nicht, hier ist alles fort, die Gelegenheit kann doch nicht günstiger sein, du hast doch sonst Mut. Diese Äußerung Nitters hätte ihn bewogen, in die Apotheke einzudringen. Ich komme nun noch einmal auf Nitter. Dieser junge Mann wollte Schauspieler werden, sein Vater wollte das aber nicht. Er kam deshalb zu Hasenstein und Vogler als Schreiberlehrling. Darauf wurde er Bürogehilfe im Ostmarkenverein, alsdann Annoncen- und Abonnentenakquisiteur und schließlich Detektiv. Sehr bald wurde er mit dem Angeklagten bekannt. Sie haben gehört, Nitter war ein Prahlhans, dessen Zunge oftmals mit ihm durchging. Er zeigte ganz offen die Einbruchswerkzeuge. Er ist offenbar erst durch den unheimlichen Einfluss, den der Angeklagte auf ihn ausübte, zum Verbrecher geworden. Nitter sagte, ich sei schuld, dass er in Breslau unschuldig verurteilt wurde, weil ich ihn in der Verhandlung gegen ihn vor der Magdeburger Strafkammer einen durch und durch verdorbenen Menschen genannt habe, der schließlich für das Zuchthaus reif geworden sei. Ich bin aber der Ansicht, dass Nitter vielleicht noch einmal ein anständiger Mensch werden kann. Ich bemerke ausdrücklich, dass ich von Nitter stets diese Ansicht gehabt habe. Nitter gab sich sogar dazu her, den Kriminalkommissar Klinghammer auszuhorchen. Er erklärte sich bereit, dem Kriminalkommissar über das Treiben des Knitelius Auskunft zu geben. Er hatte, wie er sagte, aber nur die Absicht, den Kriminalkommissar, und zwar in ausdrücklichem Auftrag von Knitelius, auszuhorchen, um zu erfahren, was die Kriminalpolizei gegen Knitelius für Maßnahmen im Auge hatte. Daraus ging doch klar hervor, dass der Angeklagte alle Ursache hatte, die Polizei zu fürchten. Nitter sagte ja auch zu einigen Leuten, er fürchte die Rache von Knitelius. Wenn er die Wahrheit sage, dann würde Knitelius pfeifen und er noch einmal angeklagt werden, denn sie haben noch mehr auf dem Kerbholz. Aber auch der Angeklagte ist aus anständiger Familie. Er hat jedoch frühzeitig in Kreisen gefährlicher Verbrecher verkehrt und als sehr junger Mensch viel Umgang mit der besseren weiblichen Halbwelt gehabt. Er hat stets eine geladene Schusswaffe getragen und war dringend verdächtig, sich an schweren Einbrüchen beteiligt zu haben. Er hat auch in Berlin fast ausschließlich in Lokalen verkehrt, wo die gefährlichen Verbrecher zu verkehren pflegen. Er hat niemals gearbeitet, sondern augenscheinlich Reisen bis nach Zürich unternommen, um Einbrüche zu verüben. Äußerst charakteristisch ist es, dass, als der Kriminalkommissar Klinghammer im Café Westminster an Knitelius herantrat und ihm eröffnete, dass er ihn verhaften müsse, Knitelius keineswegs erschrak, sondern mit größter Ruhe sagte, »Herr Kommissar, ich wollte in den nächsten Tagen auf alle Fälle zu Ihnen aufs Präsidium kommen.« »Das tut kein Mensch, dessen Leben fleckenlos ist.« Der Angeklagte galt auch in Berliner Verbrecherkreisen als internationaler reisender Einbrecher. Charakteristisch ist auch, dass der Angeklagte mit seinem Komplizen Nitter in der belebtesten Straße Magdeburgs sonntagnachmittags in eine Apotheke einbrach. Das ist das Charakteristische der Sonntagsdiebe. Sie wählen sich die belebtesten Gegenden zur Ausführung ihrer Verbrechen, weil sie wissen, dass sie in solchen Gegenden am leichtesten unter der Menge verschwinden können. Der Angeklagte hatte sich auch in dieser Beziehung nicht verrechnet. Es ist jedenfalls ein Beweis von großer Umsicht, dass Herrn Kriminalkommissar Klinghammer schon vor langer Zeit das Treiben des Knitelius derartig verdächtig erschien, dass er es für nötig erachtete, Knitelius eines Abends im Café Westminster in Berlin zu verhaften, um ihn dem Erkennungsdienst zuzuführen. Der Umsicht Klinghammers ist es zu danken, dass nach Bekanntwerden des Mordes in Berlin sofort festgestellt werden konnte, Knitelius und kein anderer ist der Täter. Der Staatsanwalt erläuterte alsdann in eingehender Weise die Schuldfrage vom juristischen Standpunkt und gelangte zu dem Antrag, dass ein Mord vorliegt. Der Angeklagte ist zweifellos in die Hirschapotheke eingedrungen, so fuhr der Staatsanwalt fort, in der Absicht, sobald sich ein Mensch ihm entgegenstellen sollte, ihn niederzuschießen. Danach liegt Mord im Sinne des Paragraphen 211 des Strafgesetzbuchs vor. Ich will hierbei bemerken, in Magdeburg ist die Ansicht verbreitet, wenn der Angeklagte nicht des Mordes für schuldig erachtet wird, dann kann er nicht bestraft werden, da er nur wegen Verdachts des Mordes ausgeliefert worden ist. Das ist ein Irrtum. Nach den Bestimmungen des Auslieferungsvertrags mit Brasilien kann auch der Angeklagte mit einer geringeren Strafe bestraft werden. Ich bin am Ende meiner Ausführungen. Dank der großen Bemühungen der Untersuchungsbehörde und der technischen Fortschritte auf dem Gebiete der Fotografie ist es gelungen, 2 Jahre nach der Tat den Gymnasialoberlehrer in Rio de Janeiro festzunehmen und der gerechten Strafe zuzuführen. Die große Kaltblütigkeit und Ruhe, die der Angeklagte bis zum letzten Augenblick an den Tag gelegt hat, spricht zweifellos dafür, dass er auch die Tat mit Ruhe und Kaltblütigkeit begangen hat. Sorgen Sie durch Ihren Urteilsspruch dafür, meine Herren Geschworenen, dass die furchtbare Tat eine entsprechende Sühne erfährt. Milde hat der Angeklagte jedenfalls nicht verdient. Bejahen Sie die Schuldfrage wegen Mordes. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Boré. Ich stimme dem Herrn Staatsanwalt bei. Es ist ein schweres Verbrechen, das Ihrer Beurteilung unterliegt und eine entsprechende Strafe rechtfertigt. Ich könnte mich nicht einen Anwalt des Rechts nennen, wenn ich das in Abrede stellen wollte. Allein ein Todesurteil lässt sich weder vom juristischen noch vom menschlichen Standpunkt aus rechtfertigen. Dass der Angeklagte mit dem Vorsatz in die Hirschapotheke eingedrungen ist, um einen Menschen zu töten, ist in keiner Weise erwiesen. Solange aber dieser Beweis nicht geführt ist, dürfen Sie die Schuldfrage wegen Mordes nicht bejahen. Es ist auch nicht erwiesen, dass der Angeklagte ein professionierter Einbrecher gewesen ist. Er ist jedenfalls einer solchen Tat wegen niemals auch nur angeklagt gewesen. Mit Vermutungen kann man doch nicht operieren. Der Angeklagte wusste, was ihm unter Umständen bevorsteht. Er hat deshalb hartnäckig geleugnet. Das spricht aber noch nicht dafür, dass er die Absicht hatte, einen Menschen niederzuschießen. Die Tat ist ihm zweifellos vom Augenblick eingegeben worden. Der Umstand, dass er stets eine Schusswaffe bei sich trug, ist auch nichts Auffälliges. Der Angeklagte hat in Berlin in Cafés verkehrt, in denen jeder dritte Mann eine geladene Schusswaffe bei sich trägt. Ich habe nach den mehrfachen Unterredungen, die ich mit dem Angeklagten hatte, die Überzeugung erlangt, dass er noch ein nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft werden kann. Er bereut aufrichtig seine Tat. Ich bitte Sie deshalb, nur die Frage wegen Totschlags zu bejahen. Der Angeklagte versicherte nochmals, dass er nicht die Absicht hatte, den Apothekenbesitzer zu erschießen. Er habe im Augenblick keinen anderen Ausweg gewusst und ohne jede Überlegung gehandelt. Er bereue aufrichtig seine Tat. Er habe auf dem langen Wege von Brasilien nach Magdeburg sich vorgenommen zu leugnen, um möglichste Ruhe und Kaltblütigkeit zu bewahren, da er wusste, dass er zum Tode verurteilt werden könnte. Er sei kein Jurist. Wenn er gewusst hätte, dass er nur wegen Totschlags verurteilt werden könnte, dann hätte er sofort ein offenes Geständnis abgelegt. Die Geschworenen bejahten die Schuldfrage wegen Totschlags und auch die Schuldfrage, ob der Angeklagte bei der Begehung eines Verbrechens, um ein ihm entgegenstehendes Hindernis zu beseitigen, beziehungsweise sich der Ergreifung auf frischer Tat zu entziehen, vorsätzlich einen Menschen getötet hat. Staatsanwalt Schütte beantragte, mit Rücksicht auf die große Gemeingefährlichkeit des Verbrechens und auf die Frivolität, mit der der Angeklagte gehandelt habe, lebenslängliche Zuchthausstrafe und dauernden Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Boré ersuchte dem Angeklagten, der doch zweifellos in Eingebung des Augenblicks gehandelt habe, die Möglichkeit zu lassen, wieder ein ordentlicher Mensch zu werden. Er, Verteidiger, bitte deshalb den Gerichtshof, auf eine zeitige Strafe zu erkennen, und zwar nicht über die Mindeststrafe von 10 Jahren hinauszugehen. Vorsitzender. Angeklagter. Haben Sie noch etwas zu sagen? Angeklagter. Nach einigem Zögern. Ich will mit meinem Verteidiger sprechen. Der Angeklagte erklärte schließlich nach nochmaliger Frage des Vorsitzenden, dass er nichts weiter zu sagen habe. Nach kurzer Beratung des Gerichtshofs verkündete der Vorsitzende, Landgerichtsdirektor Goldschmidt, nach dem Wahrspruch der Geschworenen ist der Angeklagte im Sinne der Paragraphen 212 und 214 des Strafgesetzbuchs schuldig. Der Gerichtshof sieht in der Tat des Angeklagten eine große Gemeingefährlichkeit und Frivolität. Der Gerichtshof hat aber dennoch von einer lebenslänglichen Zuchthausstrafe Abstand genommen, da vielleicht doch die Möglichkeit vorliegt, dass der Angeklagte in der Eingebung des Augenblicks gehandelt hat. Auch will der Gerichtshof dem Angeklagten nicht die Möglichkeit nehmen, wieder ein ordentlicher Mensch zu werden. Der Gerichtshof hat deshalb den Angeklagten zu einer Zuchthausstrafe von 14 Jahren und zu 10 Jahren Ehrverlust verurteilt und dem Angeklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Angeklagte ist abzuführen. Der Angeklagte nahm das Urteil wohl mit großer Niedergeschlagenheit, aber doch mit äußerer Ruhe entgegen. Ende von Abschnitt 45.